Die Delegation der Mitarbeiter des Generalverbandes der Japan-Koreaner unter Leitung von Kang Yong-chul, Abteilungsleiter des Zentralpräsidiums des Generalverbandes, erwies am 17. November im Sonnenpalast Kumsusan den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il Hochachtung.